herzlich willkommen zum Uncast Episode 598, Android 2021, ein Umbruch, der keiner war. Die letzte Folge dieses Jahr, Leute, vom Uncast, Wahnsinn. Ja? Schade, dass nicht die erste Folge im neuen Jahr dann die Folge 600 sein wird, aber jetzt sind erst bei 598, kann man nichts machen. Ne? Ist halt so. Tja, Android, ja, im Rückblick. Ich habe eben gerade schon in der Rios Wochensicht ja ziemlich lange über das letzte Jahr gesprochen. Hier möchte ich natürlich, wie immer, mich hauptsächlich auf Android konzentrieren, um mal nachzugucken, was hatten wir denn für große Sachen. Jetzt gucke ich hier live quasi durch, ja, während ich hier die Sendung mache, denn so ein Rückblick, der nicht spontan ist, meiner Meinung nach, ist nicht wirklich aussagekräftig. Ja, es muss Gefühl dabei sein, ja. Ach, Quatsch, ja, bla bla bla. Mann. Also, ne? Das war ja auch ein Highlight, ne? Wie ich manchmal aus Mücken Elefanten mache, ne? Und aus Elefanten manchmal die Mücke finde, ne? Ja. Durchaus. Aber was gab's denn jetzt im Jahr sonst, also was Vernünftiges im Jahr 2021 an Android-Sachen? Ihr werdet's nicht glauben, aber nicht viel. Nicht viel, nein. Und doch war es ein Umbruch. Es gab wirklich fantastische neue Entwicklungen, aber die sind nicht so als einzelnes Produkt eben erschienen, sondern mehr so als eine Tendenz, die sich so langsam, aber sicher immer weiter abgezeichnet hat. Und einer davon war auf jeden Fall diese Sachen, die ich auch so oft gesagt habe dieses Jahr, so oft, dass ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, aber dass eben auf dem Prozessormarkt die Karten neu gemischt wurden. Wer hätte denn gedacht, also wenn ich Anfang 2020 gesagt hätte, also 2021 wird MediaTek eine wichtige Rolle spielen bei High-End-Prozessoren im günstigen Flaggschiff-Bereich. Dann hättet ihr euch gekrümmt vor Lachen. Einige können es jetzt noch gar nicht glauben, aber Tatsache ist es so, der Dimensity 1200 war der erste Flaggschiff-Prozessor von MediaTek. Und wurde dann auch schon von vielen günstigen Flaggschiffgeräten verbaut. Ja, ich weiß, der Begriff Flaggschiff ist ziemlich dehnbar, aber ja, was soll das heißen? Also ein Gerät, das eben bei einer Firma Topmodell ist. Ja, und das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und dann die Ankündigung eben mit dem MediaTek 9000, ja, der Dimensity 9000, der eigentlich alles wegputzt, was auf dem Markt ist. Das ist der absolute Hammer. Und trotzdem ist dieser riesige Umbruch noch nicht so ganz angekommen. Also wer jetzt speziell sich mit diesen Geschichten der Prozessoren und der auch der Monopolstellung von verschiedenen Firmen auseinandersetzt, der wird hier auf jeden Fall einen riesen Umbruch sehen. Eine Sensation, ja. Aber ansonsten, so auf einem normalen Massenmarkt ist das nicht als Umbruch wahrgenommen worden, finde ich. Ja, das, was das für eine fantastische Entwicklung ist und was das für Möglichkeiten bietet, auch ganz anderen Herstellern jetzt die Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen Prozessoren zu bauen, was ja auch immer mehr genutzt wird. Ja. Nachher komme ich noch zum Smartphone, was jetzt sogar noch einen ganz anderen Chip mit drin hat. Das ist wirklich eine schöne, positive Entwicklung, finde ich. Ja. Und trotzdem war es kein Umbruch. Und dann haben wir Android 12, ja, ebenfalls ein Umbruch. Und auch da wieder ein Umbruch, ja, aber keiner, der richtig wahrgenommen wird. Nichts mit Tam-Tam und Bumm, hier, ne, jetzt das neue Android, zack. Das wirkt hier so wie so ein Wartungsupdate. Obwohl es viel neue Sachen in Android 12 gibt, auch optisch. Ja, auch optisch gesehen. Vielleicht deswegen, weil Ja, was machen natürlich die eingefleischten Tech-Reviewer, ne, wenn sie da das Gerät auspacken, ne, und probieren das? Die stellen erstmal das auf das Classic-Theme um, so damit es aussieht wie das alte, und dann war es das auch mit dem Zauber, ne. Ich hab ja schon gesagt, also wer Android 12 nimmt und stellt das alte Theme ein, der hat kein Android 12. Ja, das ist eins der wichtigsten Punkte, das Material U. Und ja, klar, wenn man es nicht will, ist okay, aber das ist dann eben nicht das echte Android 12. Und da muss ich sagen, haben eben Firmen wie Apple, die machen ein Design und das nehmt ihr jetzt und basta. Ja, die haben eben einen guten Stand, was dann eben auch dieses Gefühl, man hat jetzt ein neues System, auch tatsächlich besser rüberbringt. Ja, und selbst da ist es manchmal schon schwierig. Also, das wird interessant werden. Ich habe im Januar hier noch der erste Uncast im Januar, die Folge 547, habe ich noch geschrieben. Android und Derivate in 2021, ein hoffnungsvoller Ausblick. Leider ist davon nichts übrig geblieben. Das muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, was dafür verantwortlich ist, was die langsame technische Entwicklung. Ich würde fast sagen, ja. Aber es können auch noch andere Faktoren damit reinspielen. Viele Faktoren. Ich habe erwartet, dass es große Umbrüche gibt. Auch hinsichtlich zum Beispiel Harmony OS, aber auch alternativen Systemen, Lineage OS beispielsweise, dass diese Systeme jetzt nach diesem schrecklichen Fauxpas gegen Huawei, oder Fauxpas ist ja eigentlich nicht das richtige Wort dafür, diese schreckliche Erpressung von Huawei, dass da eventuell sich was bildet, aber nein, auch das versprochene Harmony OS wird von vielen anderen Firmen auch benutzt werden, unter anderem auch von Xiaomi und Oppo, zumindest in China. Auch das hat sich so nicht bewahrheitet, und der große Boom blieb aus. Harmony OS ist ein Erfolg für Huawei, aber eben nur für Huawei, und die Huawei-Geräte selbst sind durch die mittlerweile wirklich traurig schlechten Preise auch nicht mehr, wie sagt man, auf dem Markt relevant. Also sind nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist das richtige Wort dafür. Weil es eben jetzt schon, wie damals auch umgekehrt, ja, andere Geräte viel, viel günstiger gibt, die aber auch viel besser sind wieder. Ja, und das war das Problem, was damals anders war vor 2020, ja, war, hat sich die Situation dann noch ganz anders dargestellt. Da war es genau umgekehrt. Da hatte hier Honor, damals eben noch mit Huawei zusammen, Geräte im Angebot, die so viel günstiger waren als die Konkurrenz und so viel besser waren als die Konkurrenz. Man glaubt es nicht, dass es sowas überhaupt gab. Und deswegen hat eben damals auch dieser Boom eingesetzt. 2019 hat es ja schon angefangen, ja, das ist ja Boom eingesetzt, bis dann eben jetzt Huawei richtig da gelitten hat unter diesen schweren Erpressungen, die bis heute übrigens noch nicht bewiesen sind, diesen Vorwürfen, ja, und von daher ist natürlich, war das abzusehen. Was nicht abzusehen war, dass dann eben die Preise dermaßen nach oben gehen, gleichzeitig die Entwicklung stagniert, und das Harmony OS aber trotzdem nicht so richtig ankommt. Ja. Zumindest nicht außerhalb Chinas. Ja. Ich hätte mehr erwartet. Sie haben viel geleistet, sie haben viel auf die Beine gestellt, sie haben viel erreicht bei Harmony OS. Die Apps, die sie entwickelt haben, Huawei, sind unglaublich gut, wenn man die Zeiträume sieht, und vergleicht zum Beispiel, wie lange Google da gebraucht hat, vernünftige Maps-App zu entwerfen und Browser und E-Mail und alles Mögliche. Und dann kommt eben jetzt Huawei und macht das alles in 1 bis 2 Jahren, bringt das super Apps, Paddle Maps beispielsweise, ja, die Suche, der Browser. Ist schon super klasse, ja, aber trotzdem, es täuscht eben nicht darüber hinweg, dass es eine Enttäuschung ist. Weil es sich eben auf in keinster Weise bei uns ja, auch nur ansatzweise irgendwie festgehalten hat oder erfolgreich war, sondern es ist einfach nicht präsent. Ja. Das ist die Enttäuschung. Da hab ich wirklich, war ich zu euphorisch damals im Januar, ne? Und es hat nicht geklappt. Was haben wir denn noch hier? Ja, entsprechend war dann oft als Anfang des Jahres eine Harmony OS oftmals in der Erwähnung. Ja, dann, ich gehe mal nach der Reihe jetzt erstmal. Das Honor V40 war eigentlich dann noch das letzte Gerät, das vernünftig war von Honor. Ja, und dann ging es halt bergab. Allerdings das V40, das hat mich auch sehr gewundert. Das wurde irgendwie in Europa kaum wahrgenommen. Das mag wohl auch daran liegen, dass es bei Honor auf der Webseite eigentlich gar nicht präsent war. Das ist allerdings kein. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Ja, auch viele andere Geräte von Honor schon Jahre zuvor, als sie noch keine Probleme hatten, waren Geräte regelmäßig nicht auf der eigenen Webseite zu entdecken, aber man konnte sie trotzdem kaufen. Das ist sehr seltsam gewesen. Aber so geht es natürlich nicht. Und das scheint auch hier bei dem V40 wohl ein Problem gewesen zu sein. Ja, und dann die ersten Meldungen schon, ne, im Januar, ne, MediaTek groß im Kommen, da meinst die 1100 und 1200 wurden vorgestellt, ja, und das war wirklich, da habe ich Bauklötze gestaunt, ne. Was leider auch nicht gekommen ist, das Ulefone Armor 12 mit dem Dimensity 1200 Prozessor. Warum? Weiß ich nicht, das war damals angekündigt im Januar, das habe ich auch so geschrieben. Ja. Aber das Ulefone Armor 12 5G ist dann eben, mit welchem Prozessor war das nochmal? Jedenfalls nicht mit dem Dimensity 1200. Jetzt muss ich mal schauen. Das war ein Dimensity 700. Und das war dann doch ein so starkes Downgrade, dass natürlich da nichts zu holen war und das Ulefone Armor 12 leider auch für mich dann nicht mehr interessant war. Ja, schade eigentlich. Hätte gerne ein robustes Outdoor-Handy mal gehabt, weil das würde genau passen, ja, zu meinem Nutzungsprofil eigentlich. Tja, ich blieb erstmal Honor treu, ja, Honor Smart Scale 2, Honor Sport Pro Headset und natürlich die Honor Watch, wie heißt sie nochmal geheißen? Das ist eine blöde Bezeichnung. Pro 2. Honor Watch GS Pro. Ja, genau. Honor Watch GS Pro. Ja, die hatte ich da dann mir zugelegt. Und super, muss ich sagen. Richtig gut. Macht Spaß. Und funktioniert so, wie sie soll. Habe ich bis zum heutigen Tage am Arm. Und bin damit eigentlich soweit zufrieden. Ja, Google Stadia ist ebenfalls nicht abgehoben. 2021. Manche sagen da, ja, haben wir gleich gesagt, ne? Aber nee, ich war eigentlich der Meinung, dass die Zeit reif ist und dass Google das richtig angeht. Nichts von alledem wurde wahr und so hat es schon am Anfang des Jahres im Februar wurde schon spekuliert, dass Stadia wohl bald auf den Google-Friedhof kommt. Bis jetzt gibt es Stadia noch, aber viel besser wurden die Aussichten jetzt auch nicht. Und ich glaube, Stadia kann man schon als nicht sehr erfolgreich bezeichnen. Ja. Naja. Tja, und dann ging es natürlich weiter. Ich weiß nicht, wann ist denn eigentlich die Abspaltung von Honor erfolgt? Das ging ja dann ratzfatz. Ja, wurde auf jeden Fall in diesem Jahr gemacht und also richtig vollzogen. Und ja, damit hat man natürlich mal wiederum die Weichen gestellt für, naja, den nächsten Streitpunkt. Bisher hat Honor allerdings Zugriff auf Google Services. Ja. Und auch wenn es Bestrebungen gibt in den USA, auch Honor auf die Liste zu setzen. Warum? Keine Ahnung. Die haben sich ja getrennt von Huawei. Keine Ahnung, wieso die dann auf die Liste sollen. Sieht alles sehr willkürlich aus, aber okay. Das hatten wir schon letztes Jahr, das Problem. Deswegen möchte ich das jetzt nur noch am Rande ansprechen. Ja, Paddle Mail wurde veröffentlicht. Das eben habe ich eben schon angesprochen von Huawei. Neuer Meilenstein sozusagen. Aber ehrlich gesagt, je weiter das sich so entwickelte, dass eben Harmony OS nicht greifbar war hier bei uns für eine ganze Zeit, desto weniger euphorisch war ich dann. Und Paddle Mail ist sogar eins von den Sachen, die ich erst gar nicht installiert habe. Ja. Obwohl ich ja das Honor View 20 in Nutzung habe und da Paddle Mail durchaus funktioniert hätte, also in Benutzung hatte, ja, zu dem Zeitpunkt. Ging halt nun mal nicht. Ne? Und auch Meizu, die Ankündigung, dass die HMS statt, also Huawei Mobile Services statt Google Mobile Services nutzen, irgendwie ist die wohl im Sande verlaufen. Ja. Irgendwie nicht, auch hier nicht präsent oder erst gar nicht wirklich umgesetzt worden. Und von daher war auch das dann schnell wieder weg aus den Schlagzeilen und hat eben auch nicht dazu geführt, dass irgendwelche größeren Begeisterungsstürme Richtung Harmony erst losgingen. Und mittlerweile, ja, kann man es auch verstehen. Ja. Warum? Weil es eben nicht greifbar ist, nicht gibt. Es könnte das beste Android-basierende Betriebssystem sein, das es jemals gab. Es nützt nichts, weil die Basis ist hier überhaupt gar nicht vorhanden. Man kann es nur auf die vollkommen überteuerten und schlecht zu bekommenen Huawei-Geräte installieren. Ja. Andere Geräte können das nicht installieren. Also ist der Zug hier abgefahren. Ja. Schlicht und ergreifend. Ja. Dann kam etwas raus, was in der Handy-Hardware-Welt ein Umbruch war. Ja, und zwar das Realme GT Neo. Ein Hammergerät zu einem unglaublichen Preis. Das war der Geist, der eben hier gefehlt hat. Ja. In China natürlich auch riesig durchgehauen. Danach kamen viele weitere Versionen auch mit anderen Chipsätzen, aber da meinen sie die 1200er Chipsatz im Realme GT Neo. Gute Werte erzielt. Da hat Snapdragon wohl das erste Mal richtig geschwitzt und zu einem Preis von 307 US-Dollar, das war schon wirklich der absolute Hammer und das zeigte, was ist machbar technisch zu einem Preis, den man auch tatsächlich noch als revolutionär sehen kann. Und es, ja, es geht halt auch über den Preis. Natürlich geht es über den Preis. Das beste Gerät ist nicht wirklich relevant, wenn es nicht auch einen sehr, sehr guten Preis hat. Und das war der Geist, wie damals bei den Nexus-Geräten, ja, als auf einmal, ich sag's immer wieder, als auf einmal dieses Mega-Gerät für 399 Euro auf den Markt kam, dass damals alles auf dem Markt an Android-Geräte verfügbare in den Schatten gestellt hat. Und das zu einem Preis, der so viel besser war, der so günstig war. Da wurden ja sogar einige Handyfirmen richtig sauer auf Google und haben gedroht, Android nicht mehr zu benutzen, weil Google den Markt kaputt macht. Ja. So extrem war das damals. Und das hier war das erste Mal seitdem, wo man das Gefühl hatte, diese Firma zeigt, dass es möglich ist, ein Gerät zu produzieren, das absolut Hammer vom Preis her ist und trotzdem auch absolut top von den technischen Leistungen. Das ist irre gewesen. Und das hat eben auch eine Grundlage gelegt für Realme, dass es sogar auch in Europa immer erfolgreicher wurden und immer besser sich verkauften und viele Leute hier ein Realme GT Neo und verschiedene andere Versionen dieses GT Neo hier gekauft haben. Und das hat Realme einen riesigen Schub gegeben, ja, und war für die ein richtiger Glücksfall. Ja. Dann, ne, im April kam er noch raus, und zwar ganz ohne April-Scherz, dass Mark Zuckerberg so heimlich den Signal-Messenger benutzt. Naja, klar, ne? Ich meine, wenn man sich damit auskennt, dann nimmt man halt lieber was Sicheres, ne, statt den Facebook-Messenger. Da weiß man ja, dass er nicht so sicher ist, wenn man da drin hängt. Ne? So haben dann jedenfalls einige gemunkelt. Und Signals Erfolg hat da sehr stark angefangen, denn es gab ja diesen WhatsApp-Skandal und die Signal-Zahlen schossen nach oben. Auf einmal hatten alle Bekannten vor einmal Signal installiert. Ne? Ich bekam eine Message nach der anderen von Leuten, wo ich gedacht habe, ja, die werden sich nie einen sicheren Messenger installieren. Ne? Die ganzen WhatsApp-Junkies, ja, auf einmal kamen die Nachrichten nur so reingeflattert, ja, der und der hat Signal, der und der hat Signal, der und der hat Signal, der und der hat Signal. Ich so, okay, schön. Und da wurde es mir schon Angst und Bange. Ne? Aber Signal hat sich da dann eben einen Platz verschafft, was ich sehr, sehr gut finde. Das hat sicherlich der Sicherheit beim Messaging doch deutlich gebessert. Mir wäre es zwar lieber gewesen, wenn die Line installiert hätten, aber das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Sicherheitstechnisch sogar noch besser, ja, auf jeden Fall. Was mich eben gewundert hat, ist, dass sie tatsächlich das gemacht haben, weil dann doch sehr viel von den Spielereien, naja, sagen wir mal, anders gemacht werden musste als bei WhatsApp und nicht so viel möglich ist. Also Line wäre da eher noch eine Alternative gewesen, wenn man das so überlegt. Ja. Aber gut, umso besser, wenn die Leute dann eben Signal installieren. Ne? Tja, die Matrix-Fraktion hat dann mal wieder in die Röhre geguckt. Warum? Ja, ich kann es euch sagen, ganz einfach, liebe Matrix-Fans. Ja, also ich meine, nicht ist Matrix der Film, sondern Matrix der Messenger. Ja, ganz einfach. Fangt an, richtiges Marketing zu machen. Fangt an, die Massen anzusprechen. Und hört auf zu sagen, ja, die Elite benutzt Matrix, weil wir keine Sheeps sind oder sonst irgendwas. Das ist Blödsinn, das ist Unsinn, das ist Dummheit. Das nützt euch nichts. Das nutzt der Menschheit nichts. Das nutzt niemand was. Wenn ihr in eurer Super-Mini-Bubble-Tech-Blase leben wollt, ist in Ordnung, kein Problem. Aber dann braucht ihr euch nicht immer zu echauffieren, wenn euch jemand sagt, dass über Matrix ja eh niemand chattet. Ja, weil, tut mir leid, 1-2% sind niemand, ganz einfach. Ja, und da könnt ihr euch als Elite sehen oder nicht, macht nichts. Ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn wirklich ein Konzept ein Messenger-Konzept gibt, das so sicher ist und open und free und tatsächlich nicht jetzt so einfach gecancelt werden kann und auch sicher ist und auch gegen Spam abgesichert ist und alles Mögliche. Ja, wenn das alles der Fall ist und es wirklich so gut ist, dann macht der Menschheit doch einen Gefallen und passt es auch so an, dass es auch normale Menschen nutzen können und hört auf, andere Menschen darzustellen, als ob sie es nicht wert sind, einen sicheren Messenger zu benutzen, weil sie was nicht kapieren. Ja, also ich kapiere das ganz gut. Ich habe Matrix installiert auf dem Computer, auf dem Smartphone. Ich habe mir den Server ausgesucht, wo ich finde, dass der sicher ist. Und das ist nicht der Standard-Server, garantiert nicht. Habe das auch alles schön konfiguriert. Aber ich kann euch eins sagen, wenn man ein Smartphone wechselt und die Nachrichten sind weg, ist der Messenger tot. Ganz einfach so ist es. Ja, und das müsst ihr, solche grundsätzlichen Sachen müsst ihr euch überlegen. Und es mag sein, dass man da mit unglaublich hohem Aufwand die Sachen wieder herstellen kann, die Messages, ist auch teilweise geglückt, ja, aber dennoch ist es nicht okay, wenn man so viel Anstrengung unternehmen muss. Ja, ich weiß, die Sicherheit braucht halt Anstrengung, können da gleich vergessen. Wenn man für die Sicherheit sich mehr anstrengen muss als für die Unsicherheit, wird die Unsicherheit gewinnen. Und es hilft euch nicht, ja, wenn die Menschheit unsicher bleibt und ihr seid sicher, dann seid ihr am Schluss noch die Verdächtigen und nicht die Menschen, die anderen Menschen, die eben das nicht machen. So sieht's aus. Nun gut, ein Appell hier, ne, ganz groß und mittendrin reingeschoben, bringt ja eh nichts, aber was soll's, ich sag's halt trotzdem mal, ne, dafür ist ja so ein Podcast auch ganz gut geeignet, ne, wenn man so eine Meinung rauszuhauen, auch wenn man weiß, dass es nicht viel bringt. Und dann kam im April, ja, Ende April genau, kam dann das Redmi K40 Gaming Phone ebenfalls mit dem Dimensity 1200er Chipsatz raus und auch das, ne, hat natürlich den Leuten hier die Augen geöffnet, wunderbar. Und da war der April schon wieder rum und der Mai fing an und Mai war es dann tja, nix. Höchstens ein Seufzer hat man da gehört, ja, in der Android-Szene. Und dann fing, so kam es mir vor, dass diesen Zeitraum an, wo wirklich nichts Nennenswertes passiert ist. Also im Mai war wirklich nichts, außer ein paar Google Pixel 6 Leaks war da nichts, ne? Furchtbare tote Hose im Juni. Ne? Man hat ja schon das Schlimmste befürchtet, ne? Das Sommerloch. Ne? Ja, nix. Ab dann, auf einmal, ne, die neue Version Realme GT 5G, 12 GB RAM, 256 GB Speicher für 549 Euro, auch das ein Riesenhammer. Das eben bei uns auch dann richtig eingeschlagen hat, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja, aber ansonsten war die Woche dann auch wieder ziemlich schlecht. Nichts los. Oder diesen Juni-Monat, ja, war nichts los. Juli, bitte Juli, rette uns. Was war denn hier los im Juli? Im ersten Teil vom Juli war dann Android auf dem Raspberry Pi, das Interessanteste. Ja, ihr merkt, ne, dass man guckt dann schon in die Details. Android auf Raspberry Pi. Ich habe es bis heute noch nicht probiert, aber ich frage mich gerade, warum ich das noch nicht gemacht habe. Ich brauche das nur auf einer SD-Karte zu installieren, in irgendeiner von meinen Pis hier zu stecken und dann kann ich mir das mal angucken. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Keine Ahnung, vielleicht weil ich keine wirkliche Verwendung habe für ein Android auf dem Raspberry Pi. Ja, weiß auch nicht. Keine Ahnung. Das ist schon sehr bedenklich. Also vor ein paar Jahren wäre ich da total ausgeflippt, wenn das einfach so möglich gewesen wäre. Und jetzt, ja. Aber ich würde das trotzdem vielleicht in 9 Jahren mal angucken, weil das System müsste ja eigentlich dann ganz gut und performant mit dem Chrome-Browser beispielsweise zurechtkommen. Ja. Vielleicht kann man da noch ein bisschen flüssiger arbeiten. Die Browser auf dem Raspberry Pi Betriebssystem, auch mit 64-Bit, ist zwar okay, aber da merkt man schon, dass sie halt ein bisschen länger brauchen, bis sie geladen sind und so weiter. Ne? Und ja, mit der Videodarstellung, aber unter Android sollte das doch alles viel flüssiger laufen, weil der Prozessor selbst hier ist ja durchaus ausreichend für ein Android-Gerät. Ne? Naja. Nun denn, und was war da sonst noch was? Ah, genau, das Xiaomi Pad 5 ist angekündigt worden. Auch wenn man zuerst ein paar falsche Daten hatte, ja, so hat sich das doch dann im Laufe des Jahres herausgestellt, dass es ziemlich cool ist, dieses Xiaomi Pad 5. Ja, Mi Pad 5 heißt es ja nicht mehr, sondern einfach nur Xiaomi Pad 5. Und ja, das ist eines von den Tablets, die richtig Spaß machen dieses Jahr. Mit gutem Display. Sieht wirklich brillant aus. Ich habe das lange getestet und es ist richtig gut geworden. Und das macht da richtig Laune. Und gespannt können die Leute sein natürlich auf das Android 12, wenn sich Xiaomi entscheidet, dass das Betriebssystem Android 12T, das speziell für Tablets ist, auf dem Xiaomi Pad 5 umzusetzen, dann kann ich sagen, dann habt ihr Heaven auf eurem Gerät, dann habt ihr den Himmel auf dem Tablet, weil das wird ein fantastisches Tablet-System werden, wo ihr auch parallel Apps laufen lassen könnt und so weiter. Wunderbar, also multitaskingmäßig, aber es sieht aus wie parallel, wunderbar, klasse. Ja. Aber da, das ist vielleicht was fürs nächste Jahr, mal gucken, ja, wenn das Update dann rauskommt. Ja, und das war es dann aber auch tatsächlich schon wieder im Juli und schon sind wir wieder im August. Ja, und der August versprach dann etwas interessanter zu werden. Die ersten Infos zum Snapdragon 898 sind durchgesickert und der Dimensity 2000 sollte der Gegner des 898 werden. Aber es kam natürlich alles ganz anders, ja, wie wir dann wissen. Und dann wurden auch einige Daten vom Google Pixel 6 schon bestätigt Mitte August. Ja, und es zeichnete sich ab, dass es dann vielleicht doch ganz gut wird nach den schlimmen Enttäuschungen von den Google 2 bis oder sagen wir mal von 3 bis 5 waren es ja herbe Enttäuschungen, diese Geräte. Wenig technische Leistung, wenig Speicher, unglaublich hat sich angemutet wie anno dazumal. Ich hatte wenig Hoffnung für das Pixel 6, aber da nach diesen Leaks konnte man schon etwas Hoffnung schöpfen. Ja. Und ja, dann ging es eben weiter. Ja, Xiaomi hat eben angekündigt, seine Produkte jetzt ohne Mi zu verkaufen. Also nichts mehr Xiaomi Mi 12 oder Mi 11, sondern Xiaomi 11, Xiaomi 12 und Xiaomi Pad 5. Finde ich auch ganz richtig, weil Xiaomi Mi, ja, Mi. Also finde es überhaupt nicht schön von der vom Fluss her. Da finde ich es besser, wenn man einmal Mi streicht. Ja. Dann... Ihr seht schon, ne, da muss man sich über solche Sachen, ne, über solche Sachen muss man hier was sagen da, weil sonst nicht viel los war, unglaublich. Ja. Aber immerhin, dann im September war dann klar, dass das Xiaomi Pad 5 sehr gefragt ist, ja, hat also richtig eingeschlagen, das ist zu Recht, denn die Leistung von diesen Geräten ist doch sehr, sehr interessant. Aber habe ich eben ja schon erklärt. Und wie gesagt, ich rede aber von dem normalen Xiaomi Pad. Es gibt noch eine Büro-Version, die habe ich aber bei uns noch nicht entdecken können. Bis zum heutigen Zeitpunkt gab es diese Büro-Version nicht bei uns. Mal gucken, wie es dann, ob das dann noch rauskommt. Ich habe heute gelesen, es soll sogar eine neue Version geben vom Mi Pad mit noch mehr Speicher. Aber dann werden wir mal gucken, ob sich das Gerücht dann bewahrheitet. Ja, dann die Nachricht. Im September, MediaTek ist die Nummer 1 im Smartphone-Chip-Markt. Das ist eigentlich nicht sehr verwunderlich. Bei den Low-End-Prozessoren war das schon oft der Fall. Aber hier sieht man das ein bisschen übergreifender mal und man sieht, dass MediaTek sehr, sehr stark aufgeholt hat, auch eben bei den High-End-Prozessoren. Und das ist wirklich Wahnsinn, was da von MediaTek auf die Beine gestellt wurde in dieser also relativ kurzen Zeit. Ja. Irre. Und dann Android 12, ja, es wurde bekannt, Material U, ja, das ist das neue Design von dem Betriebssystem und ja, die Ankündigung, dass man auf das alte Design umschalten kann, war meiner Meinung nach ein total schlechtes Zeichen. Ja, so setzt man natürlich kein neues Design durch, so macht man sein neues Design kaputt. Indem es einfach nicht genutzt wird. Oktober, ja, waren dann die Berichte da. MediaTek Dimensity 2020% effizienter als das Snapdragon 898. Was ist denn da los? Jojojojojo. Na, sowas. Ja, dann die neuen Amazon Echo Produkte, ja, die habe ich auch nochmal, da habe ich schon drüber gesprochen, der Rios Wochensicht. Das war einer der Highlights in dem Monat, meiner Meinung nach. Wahnsinn. Dann Android 12. Hui, Wahnsinn. Und die Pixel 6 Werbung in Deutschland mit Preis ist durchgesickert. Ja, eine große Kette hat es tatsächlich nicht verhindern können. Anscheinend ein Seitenfehler. Das Gerät ist aufgetaucht mit allem drum und dran. Und dann fing die Hoffnung natürlich an. Bitte nicht dieser Preis, bitte nicht dieser Preis. Ja, aber leider, es kam dann doch so. Ja. Das Google Pixel 6 kam dann tatsächlich offiziell auf den Markt, zumindest die Vorstellung offiziell Ende Oktober. Ja. Und es war, wie ich damals gesagt habe, kein Donnerschlag, aber auch keine Enttäuschung. Ja, es war vom Preis her jetzt nicht so wie bei den älteren Modellen, ja, außer dem Pixel 1. Dass man gesagt hat, oh Gott, was ist nur los bei denen? Was läuft da falsch? Ja, wie kann man nur so teuer und mit so schlechter Leistung? Sondern hier konnte man sagen, okay, der Preis ist nicht gut, aber die Leistung ist auch nicht schlecht. Ja, aber genau das war auch wieder ein Problem. Es ist keine Enttäuschung, das Gerät, aber es ist kein Donnerschlag. Es ist nichts, was ich jetzt gesagt habe, oh, das muss ich haben, das Teil, das muss ich haben. Nein, das musste ich nicht haben. Ja, und genau so kam es dann auch. Ich musste es nicht haben. Deswegen hatte ich was anderes ins Auge gefasst, ja, was ich vorher gar nicht auf dem Radar hatte. Ja, aber dazu später mehr. Und das war auch bezeichnend für das ganze Android-Jahr. Es war keine Enttäuschung, aber es war auch kein Paukenschlag, kein Donnerschlag, wo man gesagt hat, ja. Wahnsinn, jetzt geht's ab. Ja, nee, es war einfach noch, ja, nicht schlecht, gut, ja, also nicht schlecht. Ja, aber ja, so ist es. Ich finde, das ist äußerst bedenklich auch, ja. Man kann es natürlich auch positiv sehen, klar. Ja, das ist so eine Sache, wo sich dann jeder rausholen kann, sieht er das Glas halb leer oder halb voll. In dem Fall tendiere ich zwar ein bisschen mehr zu halb voll. Ja. Aber es fehlt so diese richtige Begeisterung, die ist da, die man eigentlich erwartet hatte, wenn ein neues Pixelgerät rauskam, zumindest am Anfang mal, ja, auch mit den Nexus-Geräten. Das war ein Happening. Ja, und jetzt ist es ein Hoffen, sind die Preise in Ordnung, ist die Leistung einigermaßen okay? Und ja, und dann war der Preis in Ordnung und die Leistung war okay, aber es war halt, ja, okay. Ja, und das ist, ich weiß nicht, ob das ist vielleicht noch schlimmer, als wenn man es entweder ganz versemmelt hätte oder richtig einen Hit gelandet hätte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist frustrierend gewesen, das dann so zu sehen. Ja, dann gut, ich möchte nicht weiter eingehen. Es gab jede Menge Probleme bei dem Pixel-Start. Softwareprobleme, Hardwareprobleme. Die Newsseiten waren voll davon. Vieles hat Google momentan schon wieder gefixt. Ja, und es funktioniert jetzt richtig gut. Warum sowas passiert, weiß ich nicht, aber es ist in Ordnung. Und ich sag mal, damit ist eigentlich auch das Thema Pixel 6 prinzipiell abgehakt, ja. Denn es war einfach nicht mehr so im Mittelpunkt, dass es dann wert war, sich weiterhin ausschließlich damit zu beschäftigen, dann einen Riesenhype drum zu machen. Und dann kam die Überraschung, ja. Achtung, Leute, ganz schnell ging das, ja. Im November, am 8.11., ja, hat OnePlus, beziehungsweise nein, es war schon ein bisschen früher vorgestellt worden, am 8.11. habe ich darüber berichtet, ja, sagen wir mal so. Und genau, am 8.11., ja, das ist ja da mit dem Podcast. Dann war das OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition auf einmal auf dem Schirm. Erstmal habe ich es abgetan. Ja. Und dann habe ich das gesehen. Das gibt es tatsächlich sogar noch im Angebot. Es ist die Pac-Man Edition, Leute. Die Pac-Man Edition. Ja. Und zwar so richtig. Und dann am 15.11., ja, habe ich es dann tatsächlich schon bestellt gehabt zu der Sendung. Ja. Deswegen war auch der Titel Wacker, Wacker, Wacker. Ne? und ja, dann machte sich das Teil auf den Weg. Mittlerweile gab es News bei MediaTek und Snapdragon. MediaTek hat auf einmal den Dimensity 2000, ja, etwas umbenannt. Ja, das ging intern auf einmal los, ja. Und Snapdragon, da verdichteten sich auch die Gerüchte. Aber naja, für mich war erstmal wichtig, ne? Eingetroffen, dann mein OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition in der Sendung vom 22.11. Da habe ich einiges darüber schon gesagt, deswegen brauche ich jetzt nichts mehr darüber zu sagen. Das war natürlich eine schöne, tolle Sache. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auf einmal klar, die Bombe ist sozusagen geplatzt, die MediaTek-Bombe. Da mehren sie die 9000, der Messias der SoCs, ja, der Messias der Smartphone-Chipsätze, ja, so soll es heißen. Und Snapdragon hat sich dann nicht lange lumpen lassen und hat seinen Snapdragon umbenannt, ne, natürlich, ganz klar, in Snapdragon 8 Gen 1 statt Snapdragon 898, ne. Und man kann nur vermuten, warum. Ja, also Marketing, klar. Bei Snapdragon vielleicht tatsächlich das Problem, ne? Snapdragon 898, wie hätten dann der nächste Prozessor geheißen? Weil das ist ja die 8er-Reihe vom Prozessor. Ja, also viel gibt es ja da nicht mehr. Und deswegen war diese Umbenennung, hat sich logisch angefühlt bei Snapdragon, aber was dann folgte, war eine Marketingkampagne ohnegleichen von Snapdragon und die hat tatsächlich gewirkt. Im Dezember wurden dann nämlich viele Geräte angekündigt mit dem neuen Snapdragon, ja, wo viele erwartet hätten, dass diese Geräte den Dimensity 9000 Prozessor drin hatten. Aber was war passiert? Snapdragon hat es tatsächlich so dargestellt, als ob dieser neue Snapdragon 8 Gen 1 natürlich viel besser ist als der angekündigte 898, dass es der gleiche Prozessor ist, mit einer anderen Verpackung. Das hat man natürlich unterschlagen, ja. Und somit waren dann offenbar doch bei den Smartphone-Firmen viele der Meinung, ja, hier ist schon ein gepflügtes Feld, da brauchen wir nur noch unsere Kartoffeln reinzusetzen, ja, fertig. Und beim MediaTek, der Dimensity 9000, da müssen die Leute erstmal überzeugt werden, dass das auch wirklich ein Top-Prozessor ist. Obwohl die Benchmarks ein deutliches Bild sprachen und sprechen, ja, beim Dimensity 9000, also der zersägt eigentlich alles, was auf dem Markt ist, wenn man die komplette Performance von der CPU sieht, also CPU, GPU und AI komplett zusammengefasst, fegt alles weg. Auch wenn es Schwächen in der GPU gegenüber dem Snapdragon-Chipsatz gibt, und das ist real, also da hat der Snapdragon die Nase vorn. Aber in allen anderen Disziplinen ist MediaTek mit dem Dimensity 9000 vorne. Und so ist die Gesamtwertung, vor allem wegen der übermächtigen AI-Funktionalität beziehungsweise Benchmark-Bewertung, so weit vorne, dass das, tja, eigentlich klar sein sollte, wenn man ein Top-Gerät hat, welcher Prozessor da verarbeitet werden soll. Aber die Marketingmaschinerie, die sollte man nicht unterschätzen, ja. Die bringt immer alles wieder ins Gleichgewicht und so sah das dann auch aus. Es gibt dann mittlerweile sind auch etliche Geräte mit dem Snapdragon, Entschuldigung, mit dem Dimensity 9000 angekündigt worden, aber wie gesagt, viele Geräte, von denen man eigentlich erwartet hätte und gehofft hat, dass sie mit dem MediaTek kommen, kommen jetzt dann doch wohl mit dem Snapdragon. Und ja, so ist es nun mal. Was soll man machen? Ja, also das, dann sind wir ja schon hier im Dezember. Ne? Das ist ja aktuell, letzten paar Wochen. Ja, und mit meinem OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe hoffentlich alle Geheimnisse von Pac-Man entdeckt. Da sind wirklich sehr schwierige Rätsel zu lösen gewesen, oder zumindest eines. Ja, Wahnsinn. Ja, siebenstellige Nummer müsst ihr in den Rechner, in den Taschenrechner von OnePlus eingeben und dann erscheint etwas, eine Überraschung. Und ja, da hatte ich schon ein bisschen gebraucht, bis ich herausgefunden habe, was für eine siebenstellige Zahl das denn wohl ist. Ja, also waren wohl wirklich richtige Pac-Man-Fans am Werk. Und es ist auch natürlich eine offizielle Kooperation gewesen von Namco. Und deswegen ist es wohl auch so gut gelungen. Ja. Zufrieden soweit, wunderbar. Das Update übrigens, das für das Honor View 20 versprochen wurde noch, das soll nämlich nochmal ein Update bekommen, ja. Uncast 596, totgesagte Leben länger, ist noch nicht eingetroffen, aber auch hier, klar, die Erklärung ist, einige Geräte kommen in so ein wöchentliches Quartal, ein monatliches Quartal unten, nicht Quartal, also wöchentlich Updates, die neuen Geräte, dann die mittleren Geräte, monatlich Update und die älteren Geräte quartalsweises Update. Das heißt, das kann theoretisch noch bis März dauern, bis das Update gekommen ist. Theoretisch. Mal sehen, ich bin der Überzeugung, dass es noch früher kommt, aber so ist es nun mal. Ich bin froh, wenn es überhaupt kommt. Dann, wie gesagt, kann ich es nochmal länger benutzen für Spiele beispielsweise und nicht nur zum Offline-Geocaching. Ja, ist ja klar, wegen den Security-Updates, darum geht's. Ne? Ja, so ist es. Und damit war dann auch das Android-Jahr schon wieder abgehakt. Man glaubt es kaum. Die Aussicht auf das neue Jahr ist schwierig. Ich wage keine Prognose. Ich habe nur eins. Da bin ich mir ziemlich sicher. MediaTek wird Snapdragon den Rang ablaufen im Jahr 2022. Das wird passieren. Ist ja eigentlich schon hier passiert. Ist, muss man also kein Prophet sein, ja, um das vorherzusagen. Ich erwarte dadurch auch einen Innovationsschub von anderen Firmen, die eben Prozessoren herstellen, um auch Zusatzchips. Auch das haben wir schon gesehen. Das ist schon in der Mache. Also da wird uns 2022 einiges erwarten. Ja? Und das kann nur gut sein. Je mehr Auswahl es gibt, je mehr Entscheidungen auch die Firmen treffen können, welche Teile wo eingebaut werden, desto besser wird es auch sein für die Leute. Und ich bin ziemlich sicher, dass da das Ganze insgesamt sehr positiv zu bewerten ist dann im Endeffekt. Tja. Und naja, was ist mit Android allgemein? Ganz klar, Android 12 wird das Jahr, das erste Halbjahr erstmal bestimmen. Viele Geräte werden auch genauso lang brauchen, bis sie geupdatet werden auf Android 12, wenn überhaupt. Das leidige Thema eben, Besserung ist vielleicht in Sicht. Das wird aber auch bei vielen Versionen immer wieder versprochen. Bei Android 12 werden wieder mehr Teile von quasi im Google Play Service geupdatet. Ja, das heißt, noch weniger angewiesen auf das Firmware-Update. Vielleicht wäre das auch ein guter Ansatz, wenn man das noch weiter ausbauen würde, denn das Problem, warum man Geräte wechselt und damit natürlich auch die Umwelt belastet, ja, was ja in unserer Zeit auch immer mehr eine Rolle spielt, ja, Technik und Umwelt, die können zusammenpassen, ja, es ist kein Widerspruch, aber bei solchen Geräten, wie hier zum Beispiel das Honor View 20. Ich meine, wie gesagt, die bringen jetzt ein Update, was nicht zu erwarten war. Das finde ich sehr gut. Ja, von daher hätte ich noch etwas warten können, bis ich mir das neu gekauft habe. Denn technisch gesehen ist das Gerät immer noch ziemlich gut. Reicht noch aus. Ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Dieses Jahr öfters hört einfach mal in diese Folgen rein. Ja, weil das ist einfach noch performant genug. Aber gut, jetzt habe ich das OnePlus. OnePlus hat versprochen, 3 Jahre Sicherheitsupdates. Und wenn das der Fall ist, ist es auch okay. Dann bin ich zufrieden. Aber ein viertes oder ein fünftes Jahr wäre auch nicht schlecht. Und wenn das dann tatsächlich möglich wäre, weil eben fast alle sicherheitsrelevanten Komponenten auch über den Play Store oder in den Play Services geupdatet werden können. Dann wäre das doch eine gute Sache. Ja, dann würde ich das Gerät auch noch weiter nutzen können. Der Dimensity 1200er wird mir auch noch eine ganze Weile reichen. Ja, weil der ist nämlich ziemlich gut auch. Klar, ich werde nicht in den Genuss von einem MediaTek 9000 kommen und auch nicht auf einen Snapdragon 8 Gen 1 und wahrscheinlich auch nicht über die Gen 2 oder so, was das immer heißen wird, ja, wenn ich das 3 Jahre benutzen möchte. Aber der nächste Prozessor steht dann irgendwann trotzdem an und es bleibt immer die Frage, warum kauft man sich ein Gerät, wieso braucht man das? Vielleicht auch hat sich da einiges geändert von meiner ja, grundsätzlichen Einstellung her. Ich versuche die Geräte so lange wie möglich jetzt zu benutzen. War ich eher derjenige, der jedes Jahr ein neues Smartphone hatte, weil das alte nicht mehr gereicht hat von der Geschwindigkeit her. Vielleicht hatte ich da auch jetzt dazugelernt, was ich ja immer selbst auch immer gepredigt habe: Kauft euch das beste Smartphone, das es gibt. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr es euch kauft, dann könnt ihr es auch länger benutzen. Und das war wirklich das, was beim Honor View 20 bei mir voll und ganz funktioniert hatte. Ich war noch nie so lange zufrieden mit einem Handy wie mit dem Honor View 20. Ja, Wahnsinn. Und ich meine, da muss das OnePlus Nord 2 5G erstmal rankommen. Ja, an diese Zufriedenheitsskala. Jetzt natürlich absolut 100% top zufrieden. Klar, ist ja aber auch ein neues Handy. Warten wir mal ab, wie das in 2 Jahren ist. Und dann mal gucken. Tja, jetzt habe ich noch ein paar kleine News. Ich gehe mal schnell drüber, weil es ist ja schon hier wieder ziemlich lange gebabbelt worden, ja, von mir. Und deswegen gehe ich da jetzt mal ein bisschen schneller durch. Das Philips, eben habe ich schon angesprochen, ein Gerät mit einem neuen Chipsatz. Das Philips PH1 kommt jetzt mit einem Unisoc-Chip. Und vor 3-4 Monaten habe ich das erste Mal von so einem Unisoc gehört im Zusammenhang mit einem Tablet und dachte noch, okay, nee, das ist irgend so ein Schrottteil oder sowas. Aber nee. Der Unisoc-Prozessor ist tatsächlich eine relativ neue Geschichte in diesen Geräten, aber offenbar gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn man das nicht kennt, heißt noch lange nicht, dass es schlecht ist. Hier muss man aber sagen, und das ist auch von Unisoc erstmal zu erwarten, natürlich im Low-End-Bereich, wie damals MediaTek auch angefangen hat, ja, im Low-End-Bereich. Und dieses Philips PH1, erstmal bemerkenswert, ein Gerät von Philips, ne, kommt mit einem 6,5 Zoll HD Plus LCD-Bildschirm, ja, 5 Megapixel Front-Facing-Kamera, 60 Hertz Bildwiederholfrequenz, was natürlich heute Minimalstandard ist, schätze ich mal, ne? 13 Megapixel Kamera, 2 Megapixel Tiefenkamera, also wirklich Minimalstausstattung, ne? 4 GB RAM, auch das ist, ja, merkt euch, hier absolute Mindestausstattung für ein Low-End-Gerät, für ein absolutes Low-End-Gerät, 4 GB RAM, ja, also ja, das ist schon sehr wenig. Dann ist es eben dieser Unisoc Tigert T310, ja, oder Tigert, keine Ahnung, also sehr komischer Name, ja. Hätten es doch einfach Tigger nennen sollen, aber es war wahrscheinlich Copyright geschützt. Naja. Das heißt, da ist ein Quad-Core-Chipsatz drin mit einmal ARM Cortex A75 mit 2 GHz und 3 ARM Cortex A55 mit 1,8 GHz und eine Power VR GT 7200er GPU. Und das Gerät gibt es mit 32 GB, 64 GB und 128 GB. Okay, und der interne Speicher ist mit einer Micro-SD-Karte zu erweitern. Also ich sag mal, für so ein absolutes Low-End-Gerät ist es gar nicht mal so schlecht. Und der Preis ab $78. Ihr habt es richtig gehört, $78. Allerdings umgerechnet chinesische Währung. Das heißt, bei uns, ne, könnt ihr gleich mal 99 Euro oder so mindestens anpeilen. Und die Version mit 4 GB RAM und 128 GB Storage gibt es dann für $120. Das dürfte bei uns $169 sein. Ja, also Philips, ne, kommt mit einem Smartphone auf den Markt, wenn auch absolut im Low-End-Bereich. Aber ne, anfangen muss man ja auch bescheiden. OnePlus will die Kamerafunktion für externe Apps, also für Drittanbieter-Apps, freischalten unter Oxygen OS 12. Bisher ist es nicht möglich, was allerdings auch ein Security-Feature von Android 12 ist. Dennoch hat es offenbar für sehr viel Aufsehen gesorgt, dass das nicht gehen soll und Probleme auch. Und deswegen hat sich wohl OnePlus dazu entschieden, diese Sperre aufzuheben. Ich finde es persönlich eigentlich auch ganz gut, warum denn nicht? Ein Freigeben muss ja möglich sein oder sollte möglich sein. Der Anwender kann ja gefragt werden, ob er Zugriff auf die Kameras erteilen will oder nicht. Und wenn er damit einverstanden ist, ist es eben so, das muss aber dem Benutzer überlassen werden. Ja, die meistverkauften Smart Speakers sind von Amazon. Ja, auch im dritten Quartal 2021 ist es so, und zwar mit großem Abstand gegenüber dem Konkurrenten Google, ja, der auf dem zweiten Platz landet mit seinen Home ja, na, wie nennt man die jetzt? Nest-Speakern, ja, genau. Und ja, damit hat man eben einen Marktanteil von 26,4%. Google hat 20,5%. Baidu übrigens mit 13,6%. Allein in China, das muss man sich mal vorstellen, 13,6%, auch nicht schlecht. Alibaba dann auch nochmal 10,8%. Gibt es die außerhalb von China mit dem mit diesen Smart Speakern? Ich glaube nicht. Apple 10,2% mit dem HomePod, Xiaomi 5,1% und alle anderen zusammen 13,3%. Also ganz klar die Marktaufteilung eigentlich, und damit ist Amazon Echo nach wie vor ein absoluter Erfolg. Das Ozone OV1, ja, ein Smartphone, das auf Privacy Funktion sehr viel Wert legt, ist wohl im Kommen langsam. Vor einigen Monaten hat Carl Pei, der Chef von Nothing, ja, also nein, es ist nicht der Chef von nichts, sondern der Chef von Nothing, okay? Und wer nicht weiß, Carl Pei ist der Begründer, glaube ich, von OnePlus, wenn ich das richtig weiß. Ja, ich glaube, ja. Und jedenfalls, der hat etliche Patente von Essential gekauft, die Firma, die das Essential Phone auf den Markt gebracht hat. Und da wisst ihr vielleicht, Andy Rubin war da der Begründer von Essential, der ja auch der Erfinder von Android ist. Also, ne? Der Kreis schließt sich, ne? Und jetzt kommt offenbar ein neues Gerät von Nothing in Form des Ozone OV1. Ja, sehr interessant. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Es ist noch nicht ganz klar, ja, warum auch Ozone als Firmenname, warum nicht Nothing? Also, da sind noch ein paar Fragen natürlich offen, das sind ja aber auch ganz frühe Gerüchte. Nur, es soll eben privacy-bezogen sein, aber trotzdem mit Google Mobile Services kommen. Ja. Eigentlich, muss ich sagen, für Leute, die wirklich auf die Privatsphäre so viel Wert legen, dass sie ein extranes Gerät dafür kaufen, was ja auch immer wieder ein paar Opfer bedeutet, ja, zum Beispiel Preis, Leistungsfähigkeit und so weiter und so weiter, ja, die sind dann natürlich unter Umständen auch abgeschreckt, dass sie dann doch eben die Google Mobile Services haben, ja, okay, mal gucken, ob das Konzept aufgeht. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann eben auch die Sicherheit, dass man normale Apps eben auch installieren kann. Ja, mal sehen, vielleicht haben die auch ein überzeugendes Sicherheitskonzept, um eben zum Beispiel auch Übergriffe von Google zu verhindern auf Hardware-Basis vom Gerät. Das wäre aber schon eine ziemliche Aufgabe, und ja, das muss erst nochmal, ich will nicht sagen bewiesen werden, aber das muss erst nochmal aufgezeigt werden, wie das dann ablaufen soll. Das Realme GT2, ja, der Nachfolger von dem unwahrscheinlich erfolgreichen GT, ja, ist jetzt auch angekündigt, ganz offiziell, ja, und zwar für 4. Januar. Dort wird dann die Firma Realme das tatsächlich alles enthüllen. Ja, das waren hier so eine Vorankündigung, also die machen da einen riesen Fass auf, deswegen. Und deswegen gibt es auch nur bei den technischen Daten im Moment auch nur diese Rumors. Ja, man erwartet unglaubliche Daten. 6,7 Zoll QHD Plus Display mit bis zu 1 Terabyte Speicher, 65 Watt Fast Charging. Und auch da gibt es wieder sehr viele Gerüchte. Dimensity 9000er oder Snapdragon 8 Gen 1. Sicher ist es nicht. Bisher tendieren die meisten zu Snapdragon 8 Gen 1 in der Gerüchteküche. Aber es kann auch durchaus sein, dass es mehrere Versionen gibt. Ja, es gibt ja hier vermutlich das GT2 und dann GT2 Pro. Vielleicht gibt es noch ein anderes. Wundern würde es mich nicht. War ja bei dem Original GT auch so. Da gab es ja auch ein Dimensity 1200er, eine Version mit Snapdragon und. Also richtig viel verschiedene Modelle. Und auch hier würde es mich dann nicht wundern, wenn das hier so passieren würde. Am 4. Januar wissen wir dann mehr. Natürlich, klar, ne, ein Tag nach dem Uncast, nach dem neuen dann, der soll ja dann am 3. Januar erscheinen, und dann ist natürlich mal wieder super getimed. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch hier ein Huawei P50 Mitteilung. Ihr könnt euch erinnern, letzte Woche habe ich euch das vorgestellt, ja, das Huawei P50 Pocket, dass man schön zusammenklammern kann. Fashion pur, sage ich euch. Und richtig teuer, ne? Aber ich meine, gut, ne? Das ist halt ein Fashion-Objekt. Das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit, ne? Ich brauche ein funktionelles Gerät. Wobei, ist nicht schlecht, kann man zusammenklappen. Und zwar so, also nicht so wie diese Fold-Dinger, sondern also so richtig so ein Clamshell-Phone ist das, ne? So. Die technischen Daten sind ausgezeichnet, also man kriegt dann auch was fürs Geld, auf jeden Fall. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Der Hammer ist, ich habe ja noch gesagt, also mittlerweile gibt es in China sehr viele sehr wohlhabende Menschen. Ja, viele, also sehr viele, offenbar. Denn das Huawei P50 gibt es nur in China und es hat bereits 1 Million Reservierungen erreicht. Überstiegen sogar. Wahnsinn, Leute. Bei diesem Anschaffungspreis ist es geradezu unglaublich. $1,410 umgerechnet chinesische Währung. Wie ich vorhin gesagt habe, also bei uns würde das Gerät wahrscheinlich 1.699 Euro kosten, locker. Na? Und das hat so viele Vorbestellungen, das ist irre, irre. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie das dann, wenn es auf dem Markt ist, wie das dann auch tatsächlich bei den Leuten ankommt. Ob das hier jetzt nur so ein Fashion Victim ist, ja, also das heißt, ob das dann auch wirklich was taugt im Praxiseinsatz. Aber ja, ein Zweck hat es schon mal erfüllt. Es ist sehr gut angekommen bei den Menschen. So, eine Nachricht noch. Es gibt Gerüchte, dass Samsung in Zukunft eventuell auf Android in seinen Smartphones verzichtet. Ja, weiß zwar nicht, wie stark das tatsächlich ernst zu nehmen ist, ja, aber angeblich soll Fuchsia Android ersetzen. Ja, es ist natürlich, Fuchsia ist auch ein Google-Betriebssystem, also wer weiß, vielleicht passiert es wirklich, ja, Google selbst hätte vielleicht nichts dagegen, ja, denn Fuchsia ist ja auch ein Kind von ihnen, sozusagen. Also, auch da muss man mal gespannt drauf gucken. Der Endanwender wird kaum was davon mitbekommen, nur die Frage zur Kompatibilität von den Apps ist eigentlich das Wichtigste, weil für, sag ich mal, den durchschnittlichen Samsung-Käufer ist es vollkommen interessant, ob dort Fuchsia, Android oder irgendwas anderes drauf ist. Die Oberfläche ist sowieso One UI und die unterscheidet sich massiv von dem normalen Android, und egal was für ein System darunter sein wird, Samsung kann es so aussehen lassen, dass die Leute davon so nichts merken, solange es kompatibel ist. So, damit sind wir mit den Themen auch durch, und ich komme jetzt zu den zu der App der Woche und der App des Jahres. Ja, es ist wieder soweit. Die App des Jahres. Oh Gott, was haben wir denn da? Also zunächst mal, Retro Bowl ist die App der Woche. Natürlich für die Football-Fans. Ne? Bald ist es wieder soweit, Leute. Es dauert nicht mehr so lange. Ja? Und dann fängt's an. Ja, und die Crème de la Crème aus dem American Football wird wieder in einem unglaublichen Showdown sich um eine Schale streiten, die harten Kampf repräsentiert und jede Menge Spaß und coole Stimmung für die Fans, die dieser Sportart eben gespannt zugucken. Und was fehlt da? Natürlich, klar, ein geniales Android-Game, bei dem es auch mal Spaß macht, Football zu spielen auf dem Android-Gerät. Ja, ich weiß, es gibt die großen Namen, ja, mit Lizenz und allem und ultra-realistischer Grafik und irgendwie machen die trotzdem nicht so viel Spaß wie dieses kleine Retro-anmutende Game, Retro Bowl, ja. Es sieht so aus, als ob das so ein ja, wir haben die Soccer Games gehabt, die alten, ja, so ein altes Commodore Soccer ist, ja. Aber die technische Umsetzung ist natürlich auf modernem Stand und das merkt man im Spiel auch an. Es gibt gut durchdachte, für Handy perfekt einsetzbare Funktionen. Schneidet das andere, die anderen Sachen raus, zum Beispiel Defense-Arbeit gibt's hier nicht, ja. Offense, das ist, was die Leute wollen, ja, ist doch ganz klar, ne? Pässe schmeißen und so weiter und so weiter. Nicht dazu und nicht ewig lang zugucken, wie der Computer einem einen Touchdown ins Nest legt, ja. Und genau das geht im Retro Bowl sehr gut an. Während die Spielzüge des Gegners, also quasi wenn man selbst in der Defense ist, dann automatisch erfolgt mit Meldung am Bildschirm, was passiert ist. Ja. Sobald man dann in der Offense ist, geht's los. Ja, Pässe, Laufspielzüge und so weiter. Es gibt so ein Mini-Coaching. Ja, alles in einem Maße, das für Smartphone eben super gut geeignet ist. Man hat die einzelnen Komponenten, aber es ist kein ewig langes Herumwursteln, das einfach so für ein schnelles Game mal eben nicht zu machen ist. Ja? Und trotzdem bleibt der Flair vom Teamaufbau, vom Coaching und vom Spielen selbst dann richtig gut im Mittelpunkt und es macht Spaß, so viel Spaß, das ist unglaublich. Also wenn ich hier jetzt zwischen NFL Madden, ja, und dem Game entscheiden müsste, ich würde mir dieses Game holen. Ohne Witz. Ja, und genau das habe ich gemacht, denn es ist kostenlos im Play Store. Ja, das auch noch. Es gibt natürlich In-App-Käufe, aber man kann es sich gleich schon mal angucken, ohne dass man hier was dafür löhnt und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Das macht richtig Spaß. Ich gucke gerade mal noch schnell rein, was ist denn da los mit den In-App-Purchases? Was sind denn die In-App-Purchases? So, ich lade jetzt gerade mal meinen Spielstand. Jetzt gehe ich da rein. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn das da? Retro Bowl T-Shirts kann man sich kaufen. Okay. Ja. Sieht ja fast so aus, als ob das Teil schon mal sehr entgegenkommend ist. Es gibt die Coaching Credits, ne? Die Unlimited Version übrigens, ja, den Team Editor freischaltet, Wetter und Replays und 25 Coaching Credits gibt es für nur 1,09 Euro. Und dann gibt es Coaching Credits nachzukaufen. Die braucht ihr dann natürlich. Ihr könnt auch Coaching Credits erspielen oder durch Aktionen quasi gewinnen. Aber natürlich einfacher, klar, wenn man sie kauft. Ja, ich werde jetzt gleich die Unlimited Version auch kaufen. Da gibt es, wie gesagt, den Team Editor, Wetter, Veränderungen, ja, Roster kann man festlegen, wie viele Leute auf dem Roster sind und natürlich auch Replays dann sich angucken. 1,09 €, das ist ein No-Brainer, also einfach kaufen, fertig, ja. Aber wie gesagt, ihr könnt es euch erstmal angucken. Readable T-Shirts gibt es tatsächlich zu kaufen im externen Shop, nicht schlecht, aber ist wohl für das Spielgeschehen jetzt nicht unbedingt erforderlich. Ja, also meiner Meinung nach ist das Teil auf jeden Fall mal einen Blick wert und wenn es euch so geht wie mir, dann werdet ihr begeistert sein von von diesem Konzept. Klar, wer Retro-Games in der Art verabscheut und sagt, nö, also Entschuldigung, ich kann hier keine Mimik von meinem Lieblingsstar entdecken, der wird sowieso enttäuscht sein. Natürlich hat dieses Game keinerlei offiziellen NFL-Lizenzen, ja, aber durch einen Team-Editor könnt ihr, haha, natürlich eure Teams zusammenstellen, wie ihr wollt, ja, und dann könnt ihr auch den, was weiß ich, Pudding irgendwie umbenennen in Tom Brady und dann geht's ab. Ja, so sieht's aus. Das sind ja alles nur Schall und Rauchen und Namen und überhaupt, ne? So ganz klar. Ja, also schöne Sache, dieses Game. Und deswegen war es diese Woche super einfach. Retro Bowl ist App der Woche. Und die App des Jahres war ebenfalls eigentlich nicht ganz so schwer. Denn ich gucke ganz einfach auf mein Smartphone immer und schaue, was habe ich denn noch installiert, was ich dieses Jahr neu drauf gemacht habe. Ja, und da ich jetzt sogar noch einen Wechsel hatte von meinem Smartphone, ja, habe ich auch nur das Wichtigste übernommen. Und was da zurückgeblieben ist als App, war Birdie Crush. Das Golfspiel, das unwahrscheinlich viel Spaß macht, das mich immer noch fesselt und das nach all der Zeit, das ist total untypisch für mich. Normalerweise spiele höchstens 1 bis 2 Monate und dann ist Schluss, dann kann ich die nicht mehr sehen. Aber dieses Spiel ist einfach wunderbar. Ich finde es richtig gut und deswegen war es auch recht einfach. Birdie Crush hat wunderbare Grafik. Super Sound. Leider sind die Stimmen auf Koreanisch. Ich bin ja Japan-Fan. Ich hätte lieber japanische Stimmen gehabt. Das wäre dann noch deutlicher, schöner gewesen. Also Kawaii ohne Ende. Ja. Aber trotzdem, der Zeichenstil ist natürlich an japanische Animes angelehnt und deswegen sieht es auch optisch wunderbar aus. Es erinnert mich wie kein anderes Golfspiel an Pangea Golf. Das für mich natürlich die absolute Legende ist, leider auf Android nicht verfügbar ist. Und deswegen hatte ich mir Birdie Crush überhaupt erstmal angeguckt und war sofort drin gefesselt von dieser Mischung von Fantasy und Realität. Also das heißt eine relativ gute Physik, die aber dann am Schluss vor allem ja noch Sachen ermöglicht, die es eben so nicht gibt. Ja, zum Beispiel ein Wurmloch öffnet sich, ja, und der Ball fliegt durch, damit er auch also ohne von Wind oder sonst irgendwas beeinflusst zu werden, genau auf dem Punkt landet, wo man haben will. Ne? Oder Rocket Shots, ja, die einschlagen wie eine Rakete. Und natürlich die Ausrüstung, die man immer wieder aufwerten kann und verbessern kann. Und natürlich dann auch die Charakteren, die man nicht nur kaufen kann, sondern auch freispielen kann oder eben gewinnen kann. Und für die dann auch wieder die entsprechende Haute Couture, ja, zu ziehen ist, je nachdem. Ja, was man da den Chars anziehen möchte, alles wunderbar, machbar. Ja. Manchmal ist es so teuer, dass es schon absurd ist. Also es gibt durchaus, also eigentlich immer, jeden Monat gibt es Kostüme, die kosten um die 25 Euro. Ich meine, so verrückt bin ich jetzt noch nicht, ne, dass ich meinem Char 25 Euro spendiere für ein Kostüm. Ja. Ah, die sind schon verdammt kawaii, die Kostüme teilweise. Ne? Muss man schon sagen. Und nun ja, es was das Geldliche betrifft, ja, also man muss aufpassen. Es kann wirklich ganz, ganz schnell auch ins Geld gehen. Dennoch ist es nicht so, dass man gezwungen wird. Also ich habe jetzt so lange gespielt und ich habe vielleicht 2 Euro in diesen ganzen Monaten ausgegeben. Entschuldigung an die Entwickler, dass ihr geniales Spiel von mir nur bisher mit so wenig Geld honoriert wurde. Das ist schon, da kriege ich schon ein schlechtes Gewissen. Aber was ich damit sagen will, ist, man kann dieses Spiel wunderbar spielen, auch ohne dass man jede Menge Geld raushaut. Sollte man, ja, also wenn man die Entwickler unterstützen will, kann man durchaus hin und wieder mal was kaufen, ja, aber man muss es nicht. Und das ist genau das Schöne. Ansonsten würde das Spiel auch keinen Spaß machen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, vielleicht werde ich im neuen Jahr zumindest mal meinen Chars ein bisschen aufpimpen und dann mal wieder ein paar Euro raushauen für Birdie Crush. Birdie Crush, also die unangefochtene App des Jahres von mir. Und damit sind wir tatsächlich am Ende für diese Woche, für diesen Monat und für dieses Jahr, Leute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt viel Spaß an Silvester, lasst die Korken knallen. Ja. Habt eine schöne Zeit bis dorthin. Ich werde für die Sendung am 3. Januar mal gucken, was ich da fähig bin vorzubereiten. Ja. Aber ich hoffe, dass es dann einigermaßen was wird. Ja, und damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Ich hoffe, dass das nächste Jahr für Android ein bisschen besser läuft als dieses Jahr. Bin aber auch etwas zuversichtlicher, dass nächstes Jahr besser läuft für Android als dieses Jahr. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.